Heute mit Pastor Joseph Prince. Seid ihr bereit für Gottes Wort? Ja, letzte Woche sprachen wir über Zachäus, erinnert ihr euch? Und über die Stadt Jericho, die verfluchte Stadt. Ich möchte die Lehre fortsetzen, aber ich möchte euch zeigen, wie dies nahtlos ineinander übergeht. Wir wollen das sehen, weil wir den Herrn Jesus erkennen wollen. Und möge der Heilige Geist heute unsere Augen öffnen, damit wir Jesus in seiner ganzen Schönheit, Herrlichkeit und Vortrefflichkeit sehen können. Ihn zu sehen bedeutet, verwandelt zu werden. Ihn zu sehen bedeutet, Leben zu empfangen. Als Mose in der Wüste war und die Israeliten von den Schlangen gebissen wurden, befahl Gott ihm, die eherne Schlange zu erhöhen. Ein Bild für Jesus am Kreuz. Viele Jahre später sollte Jesus Nikodemus in einer einsamen Nacht sagen, dass so wie Mose die Schlange erhöht hat, der Menschensohn am Kreuz erhöht werden muss. Das ist unsere Rettung. Und alle Israeliten, die gebissen wurden, wurden geheilt, als sie auf die eherne Schlange schauten. Ein Bild für Jesus am Kreuz. Die Bibel sagt, wir sollen auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ein Blick auf ihn und du lebst und du wirst geheilt. Ein Blick auf ihn, oh, den Lieblichen zu betrachten, bei dem es keine Unbeständigkeit gibt. Wenn du Jesus anschaust, erkennst du seine Schönheit und wie wunderbar diese Person ist. Er ist stark, ohne rücksichtslos zu sein. Er ist sanftmütig, aber er ist sanftmütig, ohne schwach zu sein. Er hat Begeisterung, aber keinen Fanatismus. Er hat Überzeugungen, aber keinen, wie soll man es sonst nennen, Fanatismus. Er hat Heiligkeit, ist aber nicht pharisäisch, er hat nicht diese Herablassung. Jesus ist in jeder Hinsicht liebenswert. Ihn anzuschauen bedeutet, Ruhe zu finden. Menschen anzuschauen, selbst die Besten unter uns, führt oft zu Enttäuschung. Als der Autor des Hebräerbriefes über die Glaubenshelden in Kapitel 11 schrieb, sagt er, schaut auf Jesus. Und im Griechischen bedeutet das, sich von allen anderen abzuwenden und nur auf Jesus zu schauen. Deshalb wollen wir jedes Mal, wenn wir ins Haus Gottes kommen, Jesus sehen. Ein Blick auf ihn und deine Depression verfliegt. Ein Blick auf ihn und deine Fesseln zerfallen. Er ist in jeder Hinsicht wunderbar. Es gibt keine Eigenschaft, die dominiert oder die anderen überschattet. Alles in ihm ist heilig. Man kennt uns vielleicht als streng oder hart, eine andere Person vielleicht als übermäßig sanft bis zur Schwäche. Aber Jesus ist in jeder Hinsicht liebenswert. Stahl und Samt, der dienende König. Also schauen wir heute auf Jesus und während wir das tun, bin ich überzeugt, dass ihr euer Wunder empfangen werdet. Ihr werdet eure Heilung empfangen, ihr werdet euren Durchbruch erleben. Ich kann es nicht bewirken, aber Jesus ist derjenige, der es tut. Keiner von uns kann aus eigener Kraft wirklich etwas bewirken. Und genau dafür haben wir ein eindeutiges Bild. Zuerst gab der Herr dem Menschen das Gesetz, bevor er seinen Sohn sandte. Warum? Weil wir solche Geschöpfe des Stolzes sind. Wir prahlen mit dem, was wir tun können. Also gab uns Gott das Gesetz und sagte, gib dein Bestes, gib dein Bestes. Versuch dich selbst zu retten, erreiche meinen Maßstab. Und der Mensch versuchte es. 1500 Jahre lang lebte er unter dem Gesetz und konnte es nicht erfüllen. Dann sandte Gott seinen Sohn Jesus Christus. Die Bibel sagt, als die Zeit erfüllt war, 1500 Jahre nach dem Gesetz, kam Jesus und er war voller Gnade und Wahrheit. Er brachte Gnade. Das Gesetz verurteilt die Besten von uns. Die Gnade rettet die Schlimmsten unter uns. Unter dem Gesetz scheiterte selbst David kläglich. Er beging Ehebruch und Mord. Aber unter der Gnade rettet Gott die Schlimmsten von uns. Und deshalb sandte er seinen Sohn zur rechten Zeit. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Also, wir wollen heute einen Blick auf Lukas 18 werfen. Wir sehen ein Bild in Lukas 18 und 19. Der Heilige Geist hat diese beiden Kapitel nebeneinander gestellt, obwohl sie nicht in chronologischer Reihenfolge der Ereignisse sind. Wenn ihr eine gute Vorstellung von den Ereignissen in der Bibel in ihrer chronologischen Reihenfolge haben möchtet, lest Markus. Das ist chronologisch geordnet. Aber in Lukas 18 geht es um den reichen Jüngling. Und am Ende dieser Geschichte steht die Erzählung über einen nicht benannten blinden Mann, den wir heute betrachten wollen. Danach folgt die Geschichte von Zachäus. Der blinde Mann befindet sich in Jericho. Das alles spielte sich in Jericho ab. Und dann kommt Lukas 19. Letzte Woche sahen wir Zachäus, ebenfalls in Jericho. Aber warum hat Gott die Kapitel 18 und 19 nebeneinander gestellt? Weil hier der reiche Jüngling mit seinen eigenen Anstrengungen prahlte. Er fragt, was muss ich tun? Beachtet die Betonung auf tun. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und weil er mit seinem Tun prahlte, erinnerte ihn der Herr erneut an die Gebote. Er sagt, du kennst die Gebote. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Stiehl nicht, töte nicht. Und er sagt, all diese habe ich seit meiner Jugend befolgt. Die Bibel sagt, der Herr sah ihn an, gewann ihn lieb und sagte, dir fehlt noch eines. Und denk immer daran, jedes Mal, wenn du mit deinem Tun prahlst, wird der Herr sagen, dir fehlt noch etwas. Das Gesetz wurde entworfen, um uns unsere Unvollkommenheiten, unsere Sünden aufzuzeigen. Es ist nicht dazu da, dass wir es halten. Es ist wie ein Spiegel. Das Gesetz zeigt uns unsere Fehler deutlich. Das Gesetz ist sehr, sehr unbarmherzig. Ihr wisst, der Spiegel ist ebenfalls sehr unbarmherzig, nicht wahr? Besonders im Hellen. Man schaltet das Licht an und man bevorzugt vielleicht den in einem schattigen Raum. Jedenfalls ist das Gesetz unwiderruflich, absolut, unerbittlich wahr. Das ist ja gerade das Problem mit dem Gesetz. Es ist perfekt und biegt sich nicht. Würde sich das Gesetz für jemanden beugen, wäre es kein Gesetz mehr. Deshalb haben diejenigen, die an die Gnade glauben, den größten Respekt vor dem Gesetz. Wir räumen dem Gesetz den ihm gebührenden Platz ein. Also, der reiche Jüngling fragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Hätte er gefragt, wie man gerettet wird? Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Hätte der Herr gesagt, glaube an mich. Aber er wollte durch Taten erben, es sich verdienen, und der Herr gab ihm das Gesetz. Die Bibel berichtet, er prahlte, dass er all dies eingehalten habe, und dann sagt der Herr, dir fehlt noch eines, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. Übrigens ist das der einzige Mann, zu dem Jesus sagte, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. Irgendwie haben die Menschen die Vorstellung, dass Jesus das jedem sagte. Nein, er sagte das nur einem, dem reichen Jüngling. Verkaufe alles, was du hast, und folge mir. Und was geschah? Der Mann ging traurig fort. Er verließ Jesus, wandte sich ab, ging die Straße hinunter, traurig, kaum in der Lage, auch nur einen Schekel oder einen Dollar zu geben. Jedes Mal, wenn man mit dem Gesetz prahlt, sagt der Herr einem, dir fehlt noch etwas. Das war übrigens das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, nicht einmal Geld. Amen. Das nächste Kapitel, Lukas 19. Hier begegnen wir Zachäus, einem weiteren reichen Mann, der als Zöllner arbeitet und von seinem Volk wegen seiner Steuereintreibungen für die Römer verachtet und verhöhnt wird. Zudem wissen wir, dass er die Leute betrogen und seine Befugnisse überstrapaziert hat, um mehr Geld zu bekommen, was ihm keine Sympathien einbrachte. Als Jesus nach Jericho kam, ließen die Leute Zachäus nicht durchkommen. Er war klein von Statur, sie drängten ihn ab und ließen ihn nicht nach vorne kommen. Er war am stärksten benachteiligt, doch die Bibel sagt, er kletterte auf einen Baum, um Jesus zu sehen. Jesus blickte hoch. Keine Gesetze wurden verkündet, kein Gebot. Jesus sagte Zachäus, auf Hebräisch Zakai, das bedeutet freigesprochen. Zakai, komm herunter. Heute, wenn in israelischen Gerichten jemand freigesprochen wird, senkt der Richter den Hammer und sagt Zakai, das heißt, du bist freigesprochen. Jesus sah zu dem Mann hoch. Er hatte noch nichts getan. Jesus blickte zu ihm auf. Nur ein Blick der Gnade, weil er sich von Jesus Erlösung erhoffte. Zachäus muss sich verurteilt gefühlt haben. Er muss viel inneren Aufruhr gehabt haben. Vielleicht schon vor all dem. Und Jesus blickte auf zu ihm und sagte, Zachäus, das heißt, du bist freigesprochen. Und dann beginnt der Skandal der Gnade. Wie viele von euch wissen, dass es einen Skandal der Gnade gibt? Jesus sagt, komm herunter, ich muss in deinem Haus essen, weil du zu mir geblickt hast. Weil du auf mich gehofft hast, muss ich in deinem Haus essen. Am Ende dieses Abendessens, und übrigens, die Leute tuschelten, er sei zu einem Sünder essen gegangen, und so begann der Skandal der Gnade. Sie tuschelten. Die Sünden mancher Menschen sind deutlicher sichtbar als die anderer. Wir sehen uns diese Person an, bemerken ihren Lebensstil und denken, schaut sie euch an, sie beginnt ihre Arbeit abends. Wir urteilen über Menschen. Und messen Sünden an unseren eigenen. Gott tut das nicht. Wir sind alle geistlich tot. Jesus kam nicht, um schlechte Menschen gut zu machen, sondern um tote Menschen zum Leben zu erwecken. Wir alle müssen von Neuem geboren werden. Jesus vollbrachte viele Wunder. In Johannes steht, wenn man sie alle aufschreiben würde, könnte die ganze Welt die Bücher nicht fassen. Aber die Evangelien berichten von drei Totenauferweckungen. Die erste ist ein Mädchen, Jairus Tochter. Sie war gerade gestorben, bevor Jesus sie wieder auferweckte. Der zweite ist der Sohn der Witwe von Nain, der wahrscheinlich einige Stunden zuvor am selben Tag gestorben war. Jesus erweckte ihn einige Stunden später von den Toten. Und der letzte ist Lazarus, der bereits 4 Tage tot war. Und Jesus sagte, rollt den Stein weg. Lazarus' Schwester machte sich große Sorgen und sagte, Herr, mittlerweile stinkt er. Er ist schon 4 Tage tot. Manchmal beurteilen wir Menschen nach ihrem Gestank. Wir urteilen über Menschen aufgrund dessen, was wir wahrnehmen, was wir fühlen und wie wir sie und ihre offensichtlichen Sünden sehen. Aber wisst ihr was? Jairus Tochter war nur einige Stunden tot, aber tot ist tot. Und wir sind alle tot. Einige von uns sind so richtig tot. Manche von uns sind reich und tot, wisst ihr? Und wenn Jesus auf die Bühne tritt, lasst mich euch das sagen. Denkt daran, wir kamen nackt in diese Welt und die Bibel sagt, wir werden diese Welt nackt verlassen. Man mag es beschönigen wollen, aber Pastor Prince, ich habe finanziell gut ausgesorgt. Man kann ein armer Mann mit viel Geld sein. Wahrer Reichtum wird nicht daran gemessen, sondern daran, ob man den Herrn Jesus in seinem Leben hat, ob man von Neuem geboren ist, ob man von den Toten auferstanden ist. Ihr könnt ins Leichenschauhaus gehen und da ist ein Mann nur im Unterhemd. Vielleicht starb er obdachlos auf der Straße. Ein anderer Mann ist in einen 1000-Dollar-Anzug gekleidet. Beide sind tot. Jesus kam, damit wir Leben haben und es in Fülle haben. Also beachtet Lukas 18 und 19. Jesus gab dem reichen Jüngling, der mit seinen Taten prahlte und kaum einen Dollar hergeben konnte, das Gesetz. Dem Zachäus hingegen gab Jesus Gnade, kein Gesetz. Am Ende des Essens stand Zachäus auf und sagte, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, werde ich das Vierfache zurückzahlen. Jesus lächelte und sagte, heute ist Rettung in dieses Haus gekommen. Was machte den einen Mann geizig? Und was bewegte den anderen zur Großzügigkeit? Das Gesetz engt ein. Die Gnade öffnet unser Herz, unser Haus und macht uns großzügig. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Das ist also eine Lehre, die Gott uns vermitteln möchte, indem er all diese Geschichten erzählt. Aber da ist noch eine andere Geschichte, die selten erwähnt wird. Und zwar die Geschichte des blinden Mannes, die sich neben der von Zachäus ereignet. In Lukas 18 heilt Jesus einen blinden Mann. Es heißt, und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und das ganze Volk, das dies sah, lobte Gott. Dann zog Jesus durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann, genannt Zachäus. Heute möchte ich über den blinden Mann in Jericho sprechen. Ich gehe es rückwärts an. Seht ihr das? Letzte Woche sprach ich über Zachäus. Jetzt betrachten wir den blinden Mann. Ich werde nicht Lukas 18 verwenden, sondern den Bericht von Markus. Denn Markus' Bericht hat einen Namen für ihn. Nicht seinen richtigen Namen. Dazu später mehr. Übrigens, schaut her, Leute. Es gibt 4 Evangelien. Genauso wie zum Beispiel bei Büchern über Winston Churchill. Es gibt Bücher über Churchill als Staatsmann. Als witzigen Mann. Und ein Buch voll seiner Zitate. Churchill als Familienvater. Verschiedene Bücher über verschiedene Aspekte ein und desselben Mannes. So haben wir 4 Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und sie alle beleuchten den Herrn Jesus Christus in seinen verschiedenen Aspekten, in seinen unterschiedlichen Rollen sozusagen. Seine göttliche Rolle. In Matthäus wird er als der König der Juden dargestellt. Das Buch ist hauptsächlich an die Juden gerichtet. Während in den anderen Evangelien immer vom Reich Gottes die Rede ist, wird es in Matthäus als das Himmelreich bezeichnet, weil die Juden den Namen Gottes nicht frei verwenden. Daher ersetzen sie Reich Gottes durch das Himmelreich. Das findet man nur im Matthäus-Evangelium. Dort wird Jesus als König dargestellt. Und ja, sein Stammbaum ist dort verzeichnet. Das allererste Kapitel listet auf, Abraham zeugte den und den und so weiter, bis hin zu Jesus Christus. Dann haben wir das Markus-Evangelium. Markus ist das Evangelium von Jesus als dem göttlichen Diener. Und es wurde von einem der Jünger von Jesus geschrieben, nämlich von Markus. Deshalb heißt es das Markus-Evangelium. Aus der Apostelgeschichte ist bekannt, dass Markus kläglich scheiterte. Er begleitete den Apostel Paulus auf seiner Missionsreise und gab auf halbem Wege auf, wahrscheinlich weil er Heimweh hatte oder aus anderen Gründen. Er kehrte um und ließ den Apostel Paulus im Stich, ohne ihn weiter zu unterstützen. Paulus entschied daraufhin, ihn nicht mehr einzusetzen. Doch später änderte Paulus seine Meinung und nahm ihn wieder auf. Gerade diesem Mann vertraute der Herr das Schreiben des Markus-Evangeliums an. Das Markus-Evangelium stammt also von einem Diener, der furchtbar versagt hat, geschrieben über den göttlichen Diener, der niemals scheiterte. Im Markus-Evangelium gibt es keinen Stammbaum, denn man fragt einen Diener nicht nach seiner Abstammung. Dann kommen wir zum Lukas-Evangelium. Das ist für alle Menschen geschrieben, denn darin findet sich oft die Bezeichnung der Menschensohn. Jesus zeigt dort seine Menschlichkeit mehr als in jedem anderen Evangelium. Jedes Evangelium betont seine Königsherrschaft, aber das Lukas-Evangelium hebt seine Menschlichkeit hervor. Und deshalb stammt die Weihnachtsgeschichte und Ähnliches aus Matthäus und Lukas. In beiden haben wir einen Stammbaum. Und Lukas war Arzt, daher gibt es feine Nuancen. Lukas bemerkt, dass es beim Mann mit der gelähmten Hand seine rechte Hand war, die Hand, die man für seine Arbeit benutzt. Nur ein Arzt achtet auf solche Dinge. Aber alle Worte der Evangelien sind vom Geist inspiriert, von Gott eingegeben. Dann haben wir das Johannesevangelium. Das ist das Evangelium, das wir als die höchste Verherrlichung von Jesus bezeichnen. Denn es zeigt Jesus als Gott in menschlicher Gestalt. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Halleluja. Also kein Stammbaum, keine Genealogie. Es beginnt damit, dass er bei Gott war und Gott ist. So wollen wir uns dem Markus-Evangelium zuwenden, um die Geschichte dieses namenlosen blinden Bettlers zu sehen. Um Jesus zu sehen. Durch das Erblicken des Herrn in dieser Geschichte werdet ihr an ihm teilhaben, während das Wort verkündet wird. Preist Gott. Wir lesen aus Markus 10. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und sie kommen nach Jericho. Und als er von Jericho auszog, samt seinen Jüngern und einer großen Volksmenge, saß ein Sohn des Timäus, Bartimäus der Blinde, am Weg und bettelte. Also wird uns hier sein Name genannt, doch nicht sein richtiger Name. Ich will euch erklären, warum. Beginnen wir mit Vers 45. Beachtet, es gibt keine Zufälle in der Bibel. Jesus beschreibt sich selbst. Ich kam nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und mein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Wer von euch glaubt, dass der Herr jeden Tag bereit ist, euch zu dienen? Wir haben oft den religiösen Eindruck, dass der Herr da ist, damit wir ihm dienen. Der Herr ist da, damit wir ihm unsere Gaben bringen. Lasst mich euch das sagen. Wir verhalten uns oft, als würde uns nichts fehlen. Wir tun so, als wären wir reich. Wir tun so, als hätten wir alles. Nein, meine Freunde, er hat alles. Er ist der Reiche. Er ist der Vollständige. Wir kommen leer und empfangen von ihm. Was können wir geben, ohne zuerst von ihm empfangen zu haben? Wenn er zu uns kommt, möchte er, dass wir eine demütige Haltung einnehmen. Und wie sieht die aus? Wir sollen lernen, wie ein Kind zu empfangen. Er sagt, ich kam nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Aber lasst ihr ihn euch dienen? So beginnt die Geschichte. Und es wird weiter von Jesus und seinem Gefolge berichtet. Es gab eine große Menge, die ihm folgte, weil sie auf dem Weg nach Jerusalem waren, um das Passafest zu feiern. Dies wird die letzte Woche für Jesus sein, bevor er in der kommenden Woche ans Kreuz geht. Stellt euch vor, er ging durch die Stadt des Fluchs, Jericho. Und zuvor sagte er, ich kam nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Überlegt mal, wenn der Herr bedient werden wollte, wisst ihr, dass er Myriaden von Engeln hat?